Hey, mit Marilyn Manson. 2024 ging die erste Stunde zu Ende mit Arthur Buchholz von Infrarot Medien. Lust auf zwei Klassiker, Disposable Teens direkt nach The Beautiful People. Europe Alternative Music. An old car horse with a wiry mane pulls a cart along a country lane. It's been rolling since before the break of day. Tending the orchard, stacking up the hay. Old farmer sits holding the reins, guiding the cart through Normandy lanes. And slow and steady is the way. The way it was, the way it is, and the way it will remain as so. Sits the farmer's wife, picking her teeth with a pocket knife. A soul, a mess of blues and chicken wire. She brushes the dog, spits in the fire. Takes down the bottle, takes down the glass, and pours herself a tiny splash. The serum from the sacred orchard soil, perfume with the product of their blood and sweat and toil and soul. You know about that one. Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. If you try just a little more times, I would have made you a believer. Would have shown you what it's like. Every single night. In the cut up down like shades on. And it just broke up with my man like me. In the passenger seat, 'cause I'm done. Never ever going down, rude boy. Get your foot up on my dash. Got all the receipts to my business. Moving a little bit of heartbreak, a little bit of how could you do that? A little bit of talking out your ass, a little bit of look at what you had, but could not hold. And that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone. But please tell your mother I'm a mishap. So. a sugar mom, get a job for me, said. Well, let go, let me live happily forever after more. I hope you learn something from a little fiasco. You played the game smart, letting little me pass go. Cause if you try just a little more time, so what I made you a believer, would it show you what it's like every single night to be born again, baby, to be born again. If you stay just another few nights, I could have made you pray to Jesus, would it show cinnamon, the way I'm getting rid of him. I'm only gonna make you need religion at the minimum. And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym. I'm trying to find a word to tell him I ain't even feeling it. The light will never be deficient in. But see, you could wake up and take me like a vitamin. I learned the hard way to let go now and save my soul. Minuten. Alternative, Europe. Alternative Music. All of my girls looking good and they got their own money. Pop your shit, this and my girls from the spot, so they got their own funding. Knock your shit, run through your city, that motorcade. Soon as I enter, they close the gate. Presidential through your residential, bitch, it's nothing. Said fuck your rules as I move them right. Walk in a room and I set the fire. Get a pay, get a last you long. Whole team they gassing on us. You sit too far down on them charts, so even ask me who's in charge. Riding round, foreign cars, tap down, staring at the stars. Attitude, sort of star. Big moves, only extra life. Riding round, foreign cars, tap down, staring at the stars. Attitude, sort of star. Big moves, only extra life. Wait, who my lady friend is? Wait. Now I got the keys to the Benz. In the boardroom looking bored, cause I'm not here for pleasing the men. Not here to reason with them. Misbehave, mispush my pen. I can't tame my passion for him. Can't keep up what happened to them. We lapping them in. Top of the food chain, boss in a new chain. This and a new thing, no sir. Money on stupid, hopped in a new whip. You still on my old work. Work, work, this might hurt. I sweat hard, wet t-shirt. Extra large, ain't scared of the dirt. Hit the jackpot, now I'm riding round. Foreign cars, top down, staring at the stars. Attitude, so the stars. Big moves, only if you're large. Riding round, foreign cars, top down, staring at the stars. Pop mit Jenny, Extra Large und Pop mit Lisa zusammen mit Doja Cat und Ray. Pitority mit den Libertines, mit den Baby Shambles und Solo. Wir hatten Squid mit der aktuellen Single Building 650 und zweimal Marilyn Manson. Jetzt geht's flott weiter mit Arthur Buchholz. Im Jahr 84 fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Arthur Buchholz von Infrarot Media zu Gast hier bei uns, Infrarot Medien natürlich. Bist du eigentlich schon immer ein politischer Mensch gewesen? Ja, schön. Danke, dass ich Gelegenheit habe, diese Frage zu beantworten. Ich grüße auch noch die 10 verbliebenen Zuhörer nach den ersten beiden Tracks, die wir hier gespielt haben. Es wird auch noch besser. Oh, ist das geil. Ja, und nee, tatsächlich ist das auch erst so, ist das wahrscheinlich mit 9-11 so gekommen. Ich glaube, das war so dieser Moment, wo man sich dachte, ey, was passiert eigentlich auf der Welt, ne? Also da fliegen Flugzeuge in Türme, da wird der Krieg erklärt, irgendeinem Land auf der anderen Seite der Erde, und wie hängt das alles zusammen? Was passiert da? Und das war so quasi so der Startpunkt für mich als politisch kritischen Menschen, würde ich sagen, der dann angefangen hat, sich zu informieren, wie das denn ist, was es mit den USA auf sich hat, was es mit Afghanistan, den Taliban auf sich hat, wo die herkommen und so weiter. Und seitdem ist es quasi eine nicht endende Reise, immer noch. Mhm. Ja. Bei mir war es ja im Prinzip so, dass ich zu DDR-Zeiten in der Schule bereits politisiert wurde. Das hat man aber in den 90er Jahren durchaus zu verdrängen gewusst. Aber zu 9-11 habe ich eine relativ lustige Geschichte. Ich war auf Arbeit und habe nur Musik vom Stick gehört oder was damals war, also vom Tonband notfalls nebenbei, und komme dann nach Hause und meine damalige Freundin hat mich empfangen und gesagt, das Empire State Building ist zusammengebrochen. Ist ja und geil. Pass auf, dann sehe ich die Bilder und sehe dann das World Trade Center und habe gesagt, oh, zum Glück nicht das Empire State Building. Das ist etwas viel schöner als ästhetischer etwas. Aber anders bei mir war damals eigentlich noch so, dass ich ein paar Jahre tatsächlich auch noch auf Kurs geblieben bin, aber bei mir ging es dann spätestens so 2005 mit den Folterbildern aus dem Irak, wo man dann sehr, sehr genau gesehen hat, habe ich auch erst jetzt mitgekriegt, Simon Hirsch hatte das ja aufgedeckt damals, war aber noch Stern, Titelthema und sowas, also einen Haufen Muslime auf den Haufen zu legen und dann mit Hunden und Strom zu traktieren, eine junge Frau obendrein auch noch, das habe ich nicht für eine gute... stimmungsvolle Bilder, ja, ja, muss man auch sagen. Ja. Ich habe es nicht für eine gute Idee gehalten und glaube auch, dass die dort gelegen haben, Zuneigung zu uns werden missen lassen. Ja, es ist wirklich erstaunlich, also was in den Nullerjahren hier an USA-Kritik noch möglich war. Also ich weiß noch, fuck Bush, fuck Chirac, das war fast schon Mainstream, kannst du sagen, oder zumindest in der damals noch Jugendkultur oder jungen Studentenszene, der ich da noch angehörte, war das eigentlich guter Ton. Ja. USA-kritisch zu sein, ja. Ja, aber, und das ist ja heute, es ist ja weg. Ja, auch selbst Attack oder sowas, was man dem, die haben ja im Grunde nicht allzu viel anderes dahergeredet, wie wir heute daherreden, aber was damals letztlich zumindest noch dem linken Sumpf zugeordnet wurde, ist heute hochgesichert, wenn ich noch gesicherte. Ja, ja, ja. Also das ist auf jeden Fall bemerkenswert, muss man auch Respekt zollen, sie haben es gut hingekriegt, also die Auseinanderdividierung. Aber was waren denn deine ersten journalistischen Stationen? Was hast du dann, nachdem du als Lehrer gab's da schon Station vor RT? Tatsächlich nicht. Ich hab irgendwann mal im Studium ein Praktikum gemacht in so einem kleinen Regionalblättchen in Aachen allerdings noch. Aber das ist eigentlich nicht der Rede wert. Aber ich bin dann quasi bei RT dann eingestiegen. Ich habe mir das auch selbstbewusst und wahnsinnig, wie ich bin, habe ich mir das auch einfach mal zugetraut. Und muss auch sagen, also die Bildung, die mir da an der Uni vermittelt wurde, die hat auch durchaus auch ausgereicht, um da auch mithalten zu können, und fand das journalistische Arbeit jetzt ehrlich gesagt nicht besonders schwer ist. Es ist wirklich sehr, sehr leicht. Ich würde sagen, jeder kann ein guter Journalist sein, ja, wenn er sich ehrlich mit diesem Beruf auseinandersetzt. So. Ja, mit diesem Berufsbild. Habe es im Grunde genommen auch nicht gelernt. Also ist ja jetzt, ich sage zwar immer dazu, es ist ein satirisches Format, weil ich da ja auch niemanden zu nahe treten will, aber im Grunde genommen hast du recht, also bestimmte Quellen zusammenzusuchen und gegenzuchecken, das sollte man eigentlich hinbekommen. Ja, und wie war das, als du 2017 bei Russia Today dann angefangen hast? Chef war ja damals wahrscheinlich Ivan Rodionow schon. Richtig, ja. Genau. Und gab es da so im Bekanntenkreis, das war ja eigentlich eine Zeit, in der der Russenhass schon ziemlich in Gang war. Also ich sag mal, wenn du jetzt 2008, 2009, wäre das alles noch satisfaktionsfähig gewesen. Da gab es zwar so einige Ausreißer im Stern, im Spiegel, wo man hier Putin auf Bären oder in der Rakete, weißt du, wo man, aber da hat man sich auch selbst im Öffentlich-Rechtlichen damals noch an den Kopf gegriffen und hatte dann zumindest noch, auch selbst Ivan Rodionow war noch im Fernsehen eingeladen. Aber wie war das 2017? Da war es ja schon relativ heiß. Da war es tatsächlich relativ heiß, aber selbst das, muss ich sagen, im Vergleich zu heute noch lauwarm. Ja. Also man wurde ja immer noch quasi auf öffentlichen Veranstaltungen auch nicht nur geduldet, sondern man wurde auch nicht schief angeguckt. Das kam in der Tat später, aber dann dafür umso heftiger. Also wir waren ja noch auf CDU-Parteitagen, wir waren noch im Innenministerium, im Verteidigungsministerium ganz normal akkreditiert. Ja. Und das ging ja dann natürlich irgendwann, ging das dann ganz, ganz schnell zu Ende. Da wart ihr noch Journalisten, während jetzt die Bezeichnung Propagandist das Mindeste. Ja, also auch da gab es natürlich schon diese Anfeindungen, die kamen allerdings meistens eher von Kollegen und nicht so sehr von Politikern. Aber das wurde dann auch recht schnell einkassiert mit der, ich glaube, es war die EU-Richtlinie, die es dann letztendlich RT quasi das Genick gebrochen hat. RT war ja anfangs auch noch kein Programm im Eigentlichen, es gab einzelne Beiträge. Welche hast du gemacht? Also ich habe ganz früh angefangen, habe ich mit Social Media und bin dann quasi ins schreibende Fach in die Redaktion gewechselt und da haben wir uns dann, wie es guter journalistischer Brauch ist, auch in einer Morgenkonferenz einfach zusammengetan und haben geguckt, was sind denn die Themen heute. Und dann wurde das halt verteilt, beziehungsweise durch Handzeichen wurde dann halt gesagt, okay, das Thema kann ich übernehmen. Und da ist es ja eigentlich immer, was uns vorgeworfen wurde, es gab da keinen UKAS aus Moskau oder sowas. Das haben wir halt immer alles selber gemacht in Eigenregie. Aber das war halt eben auch ein, ich nenne es jetzt mal ein kollektiv ähnlich denkender Mensch. Ne? Also so muss man das ja sehen. Und ich habe mich aber auch immer gern so für deutsche Politik interessiert. Deswegen war ich auch öfter mal im Innenministerium, habe da noch mit... Wie hieß er denn noch? Seehofer. Ah, Horst. Habe ich auch noch mal ein kleines Pläuschen gehalten. Also das war damals noch alles sehr, sehr durchlässig, muss man sagen. Ja. Und dann, irgendwann kam ich dann zu diesem Satireformat 451 oder 451 Grad, wie wir immer sagen mussten. Ja, das heißt nicht 451, das heißt 451 Grad. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben und das ist dann irgendwie auch so ein bisschen meine geistige Heimat geworden. So ein bisschen als Humorist sozusagen. Ja, das macht das Leben auch leichter, wenn man nicht alles immer so ernst nehmen muss. Ein Kollege von mir aus Holland übrigens, der 2 Meter groß ist, sagt dann meistens mit erhobenem Zeigefinger, ein Tag nicht gelacht ist ein Tag nicht gelebt. Ja, so ähnlich nicht kann schlecht. Man sagen. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht ja, schlecht. Ja. Unterschätzt, sicher, unterschätzt. Ja. Wann hast du Jens Zimmer kennengelernt? Deinen jetzigen Kompagnon bei dem wöchentlichen Podcast. Ja, das ist also wirklich auch so eine ganz tolle Geschichte. Ich erzähle sie mal wirklich so, wie es vorgefallen ist. Also Jens Zimmer, der hat damals auch immer schon so in so einem Kellergewölbe bei RT gehaust. Das ist jetzt die reine Wahrheit, die ich erzähle und war auch bei den Kollegen nie so richtig beliebt. Und dann habe ich aber immer, weil ich so ein Faible habe für die sozial Abgehängten, ja, es ist die reine Wahrheit, die ich erzähle, habe ich ihn dann immer so, komm Jens, komm doch mal raus. Aus dem Keller geholt. So, und er immer so, nee, will nicht. Und so habe ich Jens eigentlich das Lesen und Schreiben beigebracht. Und jetzt dankte er es mir, indem er mich im Podcast, in dem sehr erfolgreichen Podcast, den wir auf Infrarot Medien haben, regelmäßig beleidigt. Und was soll ich sagen, er entwickelt sich prächtig. Auf jeden Fall. Ja. Wir werden darüber gleich im nächsten Teil sprechen. Jetzt wollen wir aber zu einem weiteren der von dir ausgewählten Titel kommen. Aber was steht denn als nächstes auf der Liste? Das habe ich ja schon fast wieder vergessen. Mensch, oh, Nummer 3. Nein! Oh Mann, das ist wirklich ein... Nee, ich glaube, wir kommen jetzt erstmal zur Nummer 3. Bold Thrower. Ach, Bold Thrower. Ach, die habe ich ja auch noch. Ist ja richtig geil. 6 Titel haben wir. Also wirklich ganz tolles. Es gibt ja jetzt ein neues, ich springe ein bisschen, aber es hat was miteinander zu tun. Neues Spiel auf der Playse. Warhammer 40k. Space Marines 2, ganz tolles Spiel. Und Bolt Thrower ist quasi die musikalische Vertonung dieser Spiele. Und da aus dem Hit-Album The Fourth Crusade, den gleichnamigen Titel, ein Schmanker, Leute, zieht's euch rein. Die verbleibenden 5, die jetzt noch mithören. Es werden immer weniger von Titel zu Titel. Macht aber nichts. Aus den Tiefen des Metall schalten wir jetzt um zu Metallica und begrüßen alle Headbangerinnen und Headbanger. dreimal ein Marabu-Star. Auf Radio Marabu. dreimal ein Marabu-Star. Auf Radio Marabu.